Erster, dies ist ein Lied von Asaf. Es ist für den Musikmeister. Zweiter, man kennt Gott in Juda. Sein Name ist groß in Israel. Dritter, Gott hat ein Haus in Salem. Er wohnt auf dem Berg Zion. Vierter, Gott machte dort Waffen kaputt. Er zerbrach Bogen und Schwert. Der Kampf war vorbei. Fünfter, du bist sehr stark und groß. Du kommst von den alten Bergen. Sechster, starke Männer wurden besiegt. Sie schliefen ein. Die Krieger konnten nicht kämpfen. Siebter, Gott Jakobs, du hast geschimpft. Dann schliefen Pferde und Wagen tief ein. Achter, du bist sehr stark. Niemand kann vor dir stehen. Wer kann bleiben, wenn du zornig bist? Neunter, du sprachst dein Urteil vom Himmel. Die Erde bekam Angst. Dann wurde es still. Zehnter, Gott stand auf, um zu richten. Er half den armen Menschen. Er half allen auf der Erde. Elfter, der Zorn der Menschen lobt dich. Du nutzt den Rest des Zorns. Du bist damit stark. Zwölfter, gebt Gott, dem Herrn, eure Versprechen. Haltet sie. Alle müssen ihm Geschenke geben. Dreizehnter, er nimmt den Fürsten den Mut. Er ist stark für die Könige. Er ist furchtbar für Könige der Welt.